Wasser war. In Mantua zum Tode führt ihn der Feinde Schar. Es blutete der Brüder Herz, ganz Deutschland ach in Schmach und Schmerz. Mit ihm das Land Tirol, mit ihm das Land Tirol, mit ihm das Land Tirol, mit ihm das Land Tirol. Die Hände auf dem Rücken, Andreas Hofer ging, mit ruhig festen Schritten, ihm schien der Tod gering. Den Tod, den er so manches Mal vom Eselberg geschickt ins Tal. Im heiligen Land Tirol, im heiligen Land Tirol, im heiligen Land Tirol. Doch als aus Kerkergitten im festen Mantua die treuen Waffenbrüder die Hände erstrecken sah, da rief er laut: Gott sei mit euch, mit dem verratenen Deutschen Reich und mit dem Land Tirol und mit dem Land Tirol und mit dem Land Tirol und mit dem Land Tirol. Den Tambour will der Wirbel nicht unterm Schlegel vor. Als nun der Sandwirt Hofer schritt durch das Kerkertor, der Sandwirt noch in Banden frei, dort stand er fest auf der Bastei. Der Mann vom Land Tirol, der Mann vom Land Tirol, der Mann vom Land Tirol. Vom Land Tirol. Dort soll er niederknien, er sprach: Das tu ich nicht. Will sterben, wie ich stehe, will sterben, wie ich stritt. So wie ich steh auf dieser Schanz, es lebt mein guter Kaiser Franz. Mit ihm sein Land Tirol, mit ihm sein Land Tirol, mit ihm sein Land Tirol, mit ihm sein Land Tirol. Und von der Hand die Binde nimmt ihm der Korporal. Andreas Hofer betet all hier zum letzten Mal. Dann ruft er nun so: Trefft mich recht, gebt Feuer, ach wie schießt ihr schlecht.